zogen damals in einen ungerechten Krieg. Es mussten alle kämpfen, nur für den einen Sieg. Bruder bekämpft Bruder, das ist niemals gut. Damals versank ganz Europa tief in rotem Blut. Wieder Bruderkrieg, nie wieder Bruderkrieg. Nie wieder Bruderkrieg. England und aus Deutschland zogen sie in die Schlacht. Jeder gegen jeden, Kampf nur um die Macht. Zu viele sind gestorben, vergessen wird man nicht. Unsere Großväter, sie sahen schon, wie Europa zerbricht. Nie wieder Bruderkrieg, nie wieder Bruderkrieg. Nie wieder Bruderkrieg. Wir werden die Helden nicht vergessen, der Toten taten Ruhm. Doch der Krieg war sinnlos, drum lasst die Waffen ruhen. Europas Ehre mit euch, wir müssen nach vorne sehen. Dafür, dass unsere Ideale niemals im Winde verwehen. Nie wieder Bruderkrieg, nie wieder Bruderkrieg, nie wieder Bruderkrieg.